In seiner Ansprache kurz nach der deutschen Kapitulation ging er nochmals darauf ein, dass es den Deutschen selbst nicht gelungen war, sich vom Nationalsozialismus zu befreien. Und dennoch, die Stunde ist groß, nicht nur für die Siegerwelt, auch für Deutschland. Die Stunde, wo der Drache zur Strecke gebracht ist, das wüste und krankhafte Ungeheuer Nationalsozialismus genannt, verröchelt und Deutschland von dem Fluch wenigstens befreit ist, das Land Hitlers zu heißen. Wenn es sich selbst hätte befreien können, früher, als es noch Zeit dazu war, oder selbst spät, noch im letzten Augenblick, wenn es selbst mit Glockenklang und Beethovenscher Musik seine Befreiung, seine Rückkehr zur Menschheit hätte feiern können, anstatt dass nun das Ende des Hitlertums zugleich der völlige Zusammenbruch Deutschlands ist, freilich, das wäre besser, wäre das Allerwünschenswerteste gewesen. Es konnte wohl nicht sein. Die Befreiung musste von außen kommen. Und vor allem, meine ich, solltet ihr Deutsche sie nun als Leistung anerkennen. Sie nicht nur als das Ergebnis mechanischer Übermacht an Menschen und Material erklären und nicht sagen, 10 gegen 1, das gilt nicht. Die Botschaften Thomas Manns erreichten die deutschen Hörer und sie blieben nicht ohne Wirkung. Der Journalist Thorsten Müller, der von 1943 bis Kriegsende in Haft saß, weil er Flugblätter der Weißen Rose in Hamburg verteilt hatte, erinnerte sich in einem 1982 erschienenen Aufsatz genau an einen Tag im August 1942. Erstmals hörte ich im Londoner Rundfunk den Dichter der mir vertrauten Buddenbrooks und des mir noch intimeren Tonio Kröger zu deutschen Hörern der BBC sprechen. Mir war hernach, als begehrte ich meine bis dahin passive, wenn auch ein wenig exzentrische Resistenz in den aktiven Widerstand zu mutieren, auf dass der so deliziöse wie angstbesetzte Genuss meiner illegalen Freuden, all der verbotenen Früchte aus der Literatur, Kunst und Musik bald seinerseits Früchte tragen möge. Flugblätter zum Beispiel, Sabotageakte, Sprengstoffanschläge. Rapide wuchs mein Bewusstsein, dass im nationalsozialistischen Deutschland, Gott verhüte, dass es diesen Krieg gewinnen würde, ich nicht nur fehl, sondern überhaupt nicht am Platze sei, wenn nicht an dem, mich zu wehren. Thomas Mann über das Radio zu hören, bedeutete für viele Deutsche, dass es das andere Deutschland, das von Goethe und Schiller noch gab. Das war Trost und Ermutigung, nicht zuletzt Hoffnung auf Befreiung von der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Auch im Kalkül der BBC und sogar der britischen Regierung spielten die regelmäßigen Ansprachen von Thomas Mann eine bedeutende Rolle. Die Anregung für die Kommentare ging wahrscheinlich auf Erika Mann, der Tochter von Thomas Mann, zurück, die von ihrem Vater ein stärkeres politisches Engagement eingefordert hatte. In der psychologischen Kriegsführung der Briten nahmen die Ansprachen von Thomas Mann eine zentrale Rolle ein. Auch wenn die Formulierungen, die der Nobelpreisträger benutzte, bei den BBC-Verantwortlichen mehr als einmal Anstoß erregten, denn sie verletzten grundlegende Prinzipien. Nur bei Thomas Mann und an keiner anderen Stelle im Programm des deutschen Dienstes wurde offen zum Widerstand gegen Hitler, zu Sabotageakten oder gar zum gewaltsamen Umsturz aufgerufen. Die Publizistin und Dramaturgin Sonja Valentin hat die Reden an die deutschen Hörer untersucht und kommt zu dem Ergebnis: Die bisweilen hochemotionalisierte Sprache und die affektgeladene Polemik, mit der Thomas Mann seine deutschen Hörer konfrontierte, steht in einem deutlichen Kontrast zu der Rolle des besonnenen und reflektierten Intellektuellen, die Thomas Mann bei seinen öffentlichen Auftritten in den USA einnahm. Seine Wut und Verzweiflung über die politischen Ereignisse in Deutschland und seine Empörung angesichts der Passivität der deutschen Bevölkerung fanden in keinen anderen öffentlichen Äußerungen so deutlichen Ausdruck wie in seinen Radioansprachen.